Ja, hallo und danke schön, dass ihr mich in eure Gehörgänge gelassen habt. Ich bin Elsbotto und das hier ist Webhorcheln. Webhorcheln, das sagt euch jetzt erstmal überhaupt nichts, kann's auch gar nicht, weil das gab's bisher noch gar nicht. Was also ist dieses Webhorcheln? Was es definitiv nicht sein werden wird, ist ein klassischer Podcast, der regelmäßig erscheint und sich irgendeinem übergeordneten Thema wie dem kompetitiven Wetthäkeln oder der Axolotlzucht oder ähnlichen spannenden Hobbys widmen wird. Nö, bei mir nicht, weil so spannende Hobbys habe ich nicht. Stattdessen wird Webhorcheln für mich in Zukunft eine Möglichkeit sein, auch mal fingerschonend, also ungetippt, meine Gedankenwelt hinaus ins Web zu quirlen. Ja. Eigentlich sollte die erste Ausgabe von Webhorcheln was ganz anderes werden. Aber jetzt ist mir was dazwischen gekommen. Zuerst möchte ich mich aber erst nochmal entschuldigen. Die Qualität von meinem Podcast, wenn ich ihn dann doch so nennen möchte, wird sicher nicht herausragend sein. Also ich benutze hier das günstigste Headset, das es im Elektronikfachhandel zu kaufen gab. Und ich nehme das Ganze über meinen Laptop auf, dessen Audiokarte wohl nicht ganz dafür gedacht ist und schon ohne Input brummt wie ein ganzer Haufen brummiger Hummeln. Aber da müsst ihr jetzt erstmal mit leben, auch mit meinem funky Intro. Wobei mir da die dilettantische Machweise schon fast gefällt. Und ja, vielleicht wird's in Zukunft dann noch mal ein überarbeitetes EJ-Intro geben. Aber for the time being müsst ihr jetzt das so akzeptieren oder eben ausschalten. Mir doch wurscht. Ja, ich hab's schon gesagt. Eigentlich war für die erste Ausgabe von Webhorcheln was anderes geplant, von dem ich euch aber noch nicht zu viel verraten will. Da müsst ihr einfach gespannt der Dinge, die da kommen, harren. Jetzt ist es aber so, dass heute der internationale Coming-out-Day mal wieder ist. Und da ich dazu eigentlich im letzten Jahr schon was schreiben wollte, es aber, wenn ich mich richtig erinnere, nicht gemacht habe, gibt's jetzt dieses durch die Zeitknappheit etwas unstrukturierte Webhorcheln zum Thema Coming Out Day. Coming Out Day wird sich mancher von euch jetzt vielleicht denken, warum das denn? Wozu braucht man sowas? Ja, oder vielleicht auch nicht, aber so schlimm ist das jetzt doch auch nicht, dass es den gibt. Die Gedanken hinter dem Coming Out Day sind dreifaltig. Zum einen gilt's, wie so oft, die Homophobie zu bekämpfen. Zum zweiten soll hauptsächlich Jugendlichen, die sich noch nicht geoutet haben, Mut gemacht werden, diesen wichtigen Schritt zu gehen. Und zum Dritten ist es eine Möglichkeit, die heteronormative Gesellschaft auf das Thema Homosexualität nochmal hinzuweisen. Nun bin ich des öfteren mal in den Kommentarbereichen bei diversen Artikeln oder Videos zum Thema Homosexualität unterwegs, und da liest man auch ganz gerne mal so Sachen wie: Warum soll sich denn jemand outen? Interessiert mich doch nicht, was wer mit wem im Bett macht. Ja, das ist ja soweit ganz löblich, geht dich auch gar nichts an. Aber es ist ja nun so, dass auch wenn das schöne Wort Sex in Homosexualität mittendrin steckt, es dabei ja nicht nur darum geht, was jemand im Bett macht oder auf dem Küchentisch oder in Saunen oder auf öffentlichen Toiletten oder auf Autobahnraststätten oder in der Kirche. Nee, Homosexualität ist ein zentraler Bestandteil des Charakters eines Menschen, wenn er denn homosexuell ist. Und ja, den auszuleben ist wichtig, denn Selbstverwirklichung ist wichtig. Und wenn man seinen Charakter nicht so ausleben kann, wie man gerne möchte, dann kann das doch sehr belastend werden für die Psyche und den Menschen um die Psyche drumherum. Deswegen ist das Coming Out ein riesengroßer und wichtiger Schritt im Leben eines Homosexuellen oder einer Homosexuellen. Der Einfachheit halber werde ich jetzt einfach auf Gendering sowie das Einbeziehen von Bisexuellen und Transgender und Transsexuellen und was es nicht noch so gibt verzichten. Die sind einfach alle mitgemeint. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie anstrengend und ressourcenfressend in psychischer Hinsicht es ist, nicht so sein zu dürfen, wie man eigentlich ist, und auch tunlichst darauf zu achten, dass niemand einen sieht, wie man denn wirklich ist. Man baut ein Schutzschild auf, zieht sich zurück, und diesen Schutzschild dann mal wieder loszuwerden, ist auch nicht so einfach. Deswegen ist ein Outing, wenn man sich dann bereit dazu fühlt, schon gut und wichtig, wenn auch sehr schwer. Selbst wenn einem klar ist, dass derjenige, dem man sich outen möchte, damit überhaupt kein Problem hätte, und dass es vielleicht sogar schon allen klar ist, ist so ein Outing halt doch immer Seelenstriptease auf Extremste, bis auf die Unterhose und darüber hinaus. Und ja, ein stark exhibitionistischer Akt, möchte ich fast sagen. Und das ist, glaube ich, der wenigsten Menschen Sache, das zu tun. Und es ist ja auch so, dass das Coming Out nicht ein einmaliges Ereignis ist, sondern es hört ja quasi nie auf. Immer wenn man neue Menschen trifft, stellt sich die Frage, wann, wo, wie sage ich es ihm, sage ich es ihm überhaupt? Und da geht das Ganze von vorne los, und es wird auch nur mäßig leichter auf die Dauer. Was sollte man tun, wenn man das Gefühl hat, dass ein Freund oder Familienmitglied vielleicht homosexuell ist und wenn man ihm das Coming Out erleichtern möchte? Zunächst mal ist zu sagen, kein Druck machen, auf keinen Fall Druck machen. Es ist für den Homosexuellen, zumindest für die, für die ich sprechen kann, von denen ich, mit denen ich gesprochen habe, ist es immer ein, erst einmal ein Prozess des selbst damit klarkommens. Ein Prozess des sich selbst akzeptierens und ein Arrangieren mit der Situation. Das ist nicht leicht und das braucht Zeit. Und selbst wenn einem vielleicht schon längst klar ist, dass man schwul ist, das heißt noch nicht, dass man sich damit abgefunden hat. Deswegen ist es wichtig für die Freunde und Bekannten, ja, die geht das vielleicht noch nichts an, aber für die Freunde und Angehörigen von mutmaßlich Homosexuellen eine offene Atmosphäre zu schaffen, klar zu machen, dass man Homosexualität akzeptiert, toleriert, von mir aus auch gut findet, aber bitte nicht drängen, nicht zum Outing drängen. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden, wann es soweit ist. Und ja, wenn es denn dann soweit ist und sich jemand mir gegenüber outet, ist die beste Reaktion die natürliche, was einem gerade so in den Sinn kommt. Wenn einem dann in den Sinn kommt, geh weg. Okay, nicht gut, aber richtig. Denn besser so als später. Oder auch nicht, aber ja, dann sind klare Verhältnisse geschaffen und dann ist das halt so. Wovon auf jeden Fall abzusehen ist, meiner Meinung nach, also ich kann da, wie gesagt, nicht für alle sprechen, ist von den üblichen Stereotypen Gebrauch zu machen. Also, wenn jetzt die gute Freundin dann meint, ach toll, dann können wir ja gemeinsam shoppen gehen und du machst mir die Haare schön und dann gucken wir Mädchenfilme, bis wir vor Tränen zerfließen. Ja, nee, also die meisten Schwulen sind nicht so. Und im Prinzip ist das ja auch dann nur das, was viele andere auch machen, Schwulen ihre Männlichkeit abzusprechen. Und nee, also dieses Stereotyp mag auf manche vielleicht zutreffen, aber ich glaube ganz ehrlich, die müssen sich dann auch nicht groß outen. Und ja, von guten Freunden oder der Familie dann in so eine Schublade gesteckt zu werden, wenn man da gar nicht reingehört, das tut weh. Und das hilft der Selbstakzeptanz auch nicht unbedingt weiter. Auch nicht gerade toll ist so eine Reaktion, wie ich sie zum Beispiel erlebt habe, wo dann eine Freundin zu mir gesagt hat, ach, dass du mir das aber auch jetzt erst sagst, das spricht ja nicht unbedingt für unser Verhältnis und mimimimi, ja nö, wie gesagt, da muss man zumindest erstmal selbst mit klarkommen. Und ja, das braucht halt jeder so viel Zeit, wie er eben braucht. Und dann brauche ich doch nicht angemault werden, wenn ich nicht früher und als allererste Priorität zu dieser Freundin gerannt bin. Naja. Aber sonst, wie gesagt, natürlich reagieren, gerne auch nachfragen, solange es jetzt nicht um irgendwelche Praktiken oder speziellere Vorlieben geht. Ja, einfach, es ist kein großes Ding und da muss man auch keins draus machen. Ja. einfach so reagieren, als hätte einem gerade jemand gesagt, Mama, Papa, ich bin übrigens blond. Eine oft und auch gerne gestellte Frage, die ich für meinen Teil auch sehr interessant finde, ist ja, wann outet sich endlich der erste Profifußballer? So ganz richtig ist die Frage nicht, denn es gab durchaus schon Profifußballer, die sich geoutet haben. Der erste Fußballer, der sich während seiner Profikarriere als schwul outete, war Justin Fasanu im Jahr 1990. Der hatte es danach alles andere als leicht, bekam als Spieler keinen Fuß mehr auf den Boden oder eher aufs Spielfeld, wurde dann Trainer von Jugendmannschaften, bis da dann die Vorwürfe des Kindsmissbrauchs laut wurden. Und das Ganze endete dann darin, dass er sich im Jahr 98 umgebracht hat. Mittlerweile gibt es auch in Schweden einen Profifußballer. Den Namen weiß ich jetzt nicht genau. Er spielt, glaube ich, in der ersten oder zweiten schwedischen Liga, hat sich geoutet und da waren die Reaktionen durchweg, naja, ich will nicht sagen durchweg positiv, aber sie waren positiv, was natürlich daran liegen kann, dass er wohl der Sohn einer großen schwedischen Fußball-Ikone ist. Vielleicht ist da die Akzeptanz ein bisschen größer. Ja, wie anfangs schon erwähnt, bin ich öfter mal in Kommentarbereichen unterwegs. Und gerade zu diesem Thema schwule Profifußballer gibt's da viele und auch sehr interessante. Und ja, da wird dann halt auch immer wieder gesagt, warum sollte sich jemand outen? Der würde doch nur von den gegnerischen Fans fertig gemacht. Und ja, die Mannschaftskameraden würden sich dann sicher auch nicht mehr trauen, in der Gemeinschaftsdusche irgendwie müssten ja ständig mit dem Hintern zur Wand stehen. Und ja, mit der Front am besten auch, wenn ich so drüber nachdenke. Ist aber natürlich auch Quatsch. Schwule sind Männer. Und als Männer sind sie sicherlich zu einem bestimmten Prozentsatz auch hormon- und triebgeleitet. Aber genauso wenig wie jetzt jeder Mann die Bikini-Damen am Strand anfällt, ist es bei Schwulen und ja. Daher ist das sicherlich kein Grund für einen Profifußballer, sich nicht zu outen. Die Frage, warum sich ein Profifußballer nun aber outen sollte, bleibt natürlich bestehen. Ist ja in der Tat Privatsache und geht die Öffentlichkeit in erster Linie mal überhaupt nichts an. Zumal es die schwulen Fußballer, die es zweifelsohne gibt, auch nicht nur rein statistisch gesehen geben muss, sondern auch diversen Berichten, Zeitungsberichten zufolge, ja, wie gesagt, gibt. Die sind ja in der Szene, wie es so schön heißt, wobei ich jetzt nicht genau weiß, welche Szene das jetzt sein sollte in diesem Fall, aber die sind bekannt. warum also jetzt an die Öffentlichkeit treten und der ganzen Nation und Welt und wem noch alles sagen, ja, hallo, ich bin schwul. Ich bin stark dafür, dass das endlich mal jemand macht. Gerne auch en masse in Gruppe, um den Druck vom Einzelnen zu nehmen. Aber ich halte es schon für wichtig, dass das jetzt bald mal geschehen wird. Und ich denke auch, dass das so sein wird. Nicht morgen, aber bald. Mit Theo Zwanziger, dem DFB-Präsidenten, ist da jemand an der Spitze, der auch schon oft genug deutlich gemacht hat, dass er das unterstützen würde. Warum also bin ich dafür? Ich muss euch jetzt, so leid es mir tut, die Helen Lovejoy geben und sagen, denkt doch mal bitte jemand an die Kinder. Denn was ich denke, was ich mir vom Outing eines schwulen Fußballprofis versprechen würde, ist, dass ich vielleicht so ein bisschen das Bild in, ich will jetzt nicht sagen Gesellschaft, das ist dann doch sehr ausgelutscht, aber gerade unter Kindern ein bisschen ändert. Es ist ja nun wirklich kein Geheimnis und auch kein, wie man das auch gerne mal liest, schwules, selbstbemitleidendes Rumgejammere, wenn man feststellt, dass gerade unter Kindern und Jugendlichen das Wort schwul und seine Derivate mit die am meist gebrauchten Schimpfworte sind. Und gerade in diesem Alter, wo man von zu Hause ausbricht und sich selbst sucht und versucht, seine Identität zu finden, ist es, das kann ich euch versichern, alles andere als angenehm, wenn dann diese Identität, die man in sich spürt, die man vielleicht noch nicht akzeptiert hat, aber die man spürt, wenn die im allgemeinen Sprachgebrauch des direkten Umfelds gleichbedeutend mit Scheiße ist. Da können noch so viele Prominente und Google und Apple und Pixar und was weiß ich für Mitarbeiter auf YouTube behaupten, it gets better. Damit haben sie recht, aber in dem Alter ist dann halt mal die ganze Welt schwul. Nee, scheiße. Und deswegen fände ich es wünschenswert, wenn diese Kinder und Jugendlichen eine Person des öffentlichen Lebens hätten, die näher an ihn dran ist als der Berliner OB oder unser Guido Außenwelle und mit dem sie sich mehr identifizieren können als irgendwelche campigen Showbiz-Leute, von dem sie sagen können, ach, schau mal da, der ist auch schwul, spielt aber Fußball, was ja hierzulande der Männersport schlechthin ist. Und vielleicht, ich wag's kaum zu hoffen, aber vielleicht würde das ja auch mal in so manchen Stammtischhirn die Spinnweben ein wenig ausräumen und die Schubladen durcheinander rütteln. Zu hoffen wär's. Und deswegen bin ich für ein Outing eines Fußballprofis. Und das wird auch kommen, nicht morgen, aber es wird kommen. Und das wird dann für den Spieler nicht leicht, denn die Fans der Gegenmannschaft werden da sicher nicht allzu politically correct rangehen. Aber ich denke, von Verbandsseite und von den Medien her wäre Rückendeckung zu erwarten. Und ja, auch Fußballfans sind ja selbst in der Gruppe lernfähig. Und genau aus diesem Grund ist auch der Coming-out-Tag eine gute Sache. Vor allem für mit sich selbst kämpfende Kinder, hauptsächlich Jugendliche, Zum einen, um auf ihr eigenes Coming-out hingeführt zu werden, was eine riesige Last von ihren Schultern nimmt, als auch um zu sagen, da schau mal, du bist nicht allein. Deswegen halte ich den Coming-out-Tag für keine schlechte Sache. Ja, das war jetzt also Webhorcheln Nummer 1. Wie gesagt, ziemlich spontan und unter Zeitdruck entstanden. Ich verspreche, fürs nächste Mal bereite ich mich vor. Das wird dann auch etwas kongruenter und weniger stammelig. Aber jetzt ist das halt so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Vielleicht habe ich ja ein paar Denkanstöße geben können. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren eure Meinung sagen. Sowohl zum Webhorcheln an sich, zu mir, zu meinem Gestammel, aber vielleicht auch zum Inhalt. Es würde mich freuen. Ja. Und wie gesagt, es gibt dann auch noch in meinem Kopf den Plan für die ursprünglich als Nummer 1 geplante Webhorcheln-Ausgabe. Die, denke ich, wird jetzt auch recht bald folgen, vielleicht aber auch gar nicht. Das werdet ihr dann sehen. Ihr könnt mir ja ein bisschen Honig ums Maul schmieren, vielleicht geht's dann ja schneller. Ja, dann danke ich euch für das ausharrende Zuhören, war bestimmt nicht ganz so leicht, und sage Tschüss und bis zum vielleicht nächsten Mal.